Das tschechische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne wurde jüngst in Prag gebildet. Das Vorbereitungskomitee setzte den Zeitraum vom 7. März bis zum 20. April als Festzeit fest und beschloss in dieser Zeit verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens und der Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung, wie Gedenkveranstaltung, Seminar und Filmvorführung zu organisieren.